Radio Bremen 2 kulturell. Meine Damen und Herren, wenngleich ihr Werk schmal geblieben ist, gilt sie doch als deutschsprachige Schriftstellerin von höchstem Rang, die 1921 in Wien geborene Lyrikerin und Erzählerin Ilse Aichinger. Mit 27 Jahren veröffentlichte sie ihren ersten und einzigen Roman, Die größere Hoffnung. Das Buch brachte ihr Preise ein, es wurde übersetzt und machte seine Verfasserin international bekannt, aber ein Publikumserfolg wurde es hierzulande nicht. Ilse Aichinger lebt heute in Frankfurt. 1980 erschien ihre bisher letzte Veröffentlichung. Im Essay-Programm auf Radio Bremen 2 kulturell bringen wir nun ein Porträt der Dichterin unter dem Titel »Die Verwandlung des Schmerzes in Poesie«. Das Manuskript schrieb Renate Wickershaus. »Im Hause des Henkers soll man nicht vom Strick sprechen«, heißt ein altes Sprichwort. Die darin auf den Begriff gebrachte Erfahrung machte Ilse Aichinger, die zusammen mit Rose Ausländer und Friederike Mayröcker das große Dreigestirn avancierter deutschsprachiger Dichterinnen der Zeit nach 1945 bildet, sogleich bei ihrem Debüt mit dem Roman »Die größere Hoffnung«. Fast 4 Jahre lang wurde der 1948 publizierte Band in Westdeutschland nicht zur Kenntnis genommen. Erst 1951 erschien eine erste Rezension in den linkskatholischen Frankfurter Heften. Sie sah bezeichnenderweise in dem Buch ein grandioses klingendes Märchen und einen Blick in unsere dunkle, faszinierende Zukunft. Nicht aber den Ausdruck vergangener und in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit weiterwirkender, weiter bedrängender Erfahrungen. Im Jahre 1980 überlegten der Schriftsteller Peter Hertling und der Literaturkritiker Joachim Kaiser, warum wohl Ilse Aichingers 1948 erschienener Roman in Westdeutschland beim Publikum und bei der Kritik so wenig Erfolg gehabt habe. Beide streiften dabei die naheliegende Wahrheit. Hertling mit der Frage: Verlangte das Buch von den im Wiederaufbau schon atemlosen, ihre Nazi-Vergangenheit verdrängenden und umerzählenden Deutschen nicht zu viel? Kaiser mit dem Satz: Dass Ilse Aichingers poetische Gewalt sich auch von so Schrecklichem wie der Judenverfolgung und KZ nicht zügeln ließ, es war nicht so leicht zu ertragen. Darum setzte sich die größere Hoffnung einst nicht durch. Noch nach so vielen Jahren, noch im Rückblick drängten die beiden die so naheliegende Erklärung durch andere, demgegenüber nebensächliche, abstrus wirkende, in den Hintergrund. Die Realität aber war, die man erniedrigt und beraubt und wenn nicht ermordet, dann zumindest vertrieben hatte, sie sollten schweigen und bleiben, wo sie waren. Nelly Sachs und Peter Weiß starben in Schweden. Erich Fried, Elias Canetti und zum Beispiel auch Ilse Aichingers Zwillingsschwester, eine Malerin, blieben in England. Wolfgang Hildesheimer und Jean Améry übersiedelten in die Schweiz bzw. nach Belgien. Paul Celan, ein Rumäniendeutscher aus der Bukowina, wählte als Wohnsitz nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft nicht eine deutsche Stadt, sondern Paris. Noch der Erfolg Paul Celans und gerade seines auch in Westdeutschland zu größtem Ruhm gelangten Gedichts »Todesfuge« unterstreicht nur die Priorität und die Virtuosität der Verdrängung auf Seiten des Volks der Täter. Die Todesfuge war ein Gedicht, in dem es um das Grauen der nationalsozialistischen Konzentrationslager ging. Die schwermütig schönen Metaphern benannten die Deportation und Ermordung von Juden, die Stiefeltritte der Bewacher, den Zynismus der Liquidatoren, die verkündeten, dass ihre Opfer sich andern Tags als Rauch in den Himmel schlängeln würden. Aber tonangebende Kritiker rühmten, das Gedicht sei ohne alle Absichtlichkeit, wolle nichts sein als Hauch, Laut, Lichtfigur, leicht und fast sangbar. Es sei ein Gedicht, das den blutigen Schreckenskammern der Geschichte entfliehen kann, um aufzusteigen in den Äther reiner Poesie. Nur die Opfer, nicht die Täter, wollten von der Vergangenheit sprechen, mussten es, versuchten es. Für die Nationalsozialisten war Ilse Aichinger eine Halbjüdin. 1921 in Wien zur Welt gekommen, als Tochter einer jüdischen Ärztin und eines arischen Lehrers. Nach der Scheidung der Eltern 1926 wurde sie von der Großmutter erzogen. Sie besuchte die Klosterschule der Ursulinen in Wien und machte 1939 ihr Abitur. Als sogenannte Halbjüdin war ihr der Zugang zum Studium verwehrt. Sie wurde dienstverpflichtet und arbeitete als Schreibkraft in einer Apotheke. Mutter und Tochter entgingen, offenbar dank der Hilfe des Vaters, der Deportation. Ilse Eichingers Großmutter aber wurde 1942 deportiert, weil sie Jüdin war. Die 21-jährige Enkelin sah sie mit anderen Juden auf einem Lastwagen stehen, rief nach ihr. Eine Tante neben der Großmutter machte sie auf die Rufende aufmerksam. Aber die Großmutter drehte sich nicht um. Es waren Minuten großer Verlassenheit, Minuten der Ohnmacht, der Entmutigung. Familienangehörige und Freunde verschwanden. Eine Bekannte, sie war Jüdin, hatte eine Tochter, schrieb der Mutter eine Karte. Liebe Frau Doktor, Luzi und ich, wir werden jetzt auf eine größere Reise gehen, um uns ein bisschen zu erholen. Alles Gute. Geben Sie Acht auf sich. Die größere Reise, das war die Deportation in die Konzentrationslager. Das war die Reise in den Tod. Die Erfahrungen der Erniedrigung, des Ausgestoßenseins bilden den Hintergrund von Eichingers Roman Die größere Hoffnung. Die große Hoffnung, so die Überschrift des ersten Kapitels, besteht darin, das Land, in dem Menschen verfolgt und ermordet werden, zu verlassen. So träumt Ellen, die kindliche Protagonistin des Romans, gleich auf der ersten Seite. Das Schiff ging von Hamburg aus in See. Das Schiff trug Kinder. Kinder, mit denen irgendetwas nicht in Ordnung war. Das Schiff war voll beladen. Es fuhr die Westküste entlang und nahm immer noch Kinder auf. Kinder mit langen Mänteln und ganz kleinen Rucksäcken. Kinder, die fliehen mussten. Keines von ihnen hatte die Erlaubnis zu bleiben. Und keines von ihnen hatte die Erlaubnis zu gehen. Kinder mit falschen Großeltern. Kinder ohne Pass und ohne Visum. Kinder, für die niemand mehr bürgen konnte. Deshalb fuhren sie bei Nacht. Niemand wusste davon. Sie wichen den Leuchttürmen aus und machten große Bogen um die Ozeandampfer. Wenn sie Fischerbooten begegneten, baten sie um Brot. Um Mitleid baten sie niemanden. Dieser Fluchttraum erfüllt sich weder für Ellen noch für ihre jüdischen Spielgefährten. Doch führt die Zerschlagung der großen Hoffnung nicht zur Hoffnungslosigkeit, sondern macht einer größeren Hoffnung Platz. Der Hoffnung auf eine leuchtendere Freiheit als die, in ein Exilland auszuwandern. Das Symbol für diese größere Hoffnung ist der Stern. Davidstern, Stern von Bethlehem, Judenstern, Morgenstern in einem. Die Freiheit hatte die 16-jährige Anna, die die Aufforderung für Polen erhalten hatte, zu Ellen gesagt. Die Freiheit ist dort, wo dein Stern steht. Was wirst du tun? Fragte Jule erstarrt. Fahren, sagte Anna. Nein, das meine ich nicht. Ich meine, was erhoffst du? Alles, sagte Anna. Und der Glanz einer größeren Hoffnung überflutete die Angst in ihrem Gesicht. Alles, sagte Ellen leise. Alles, wiederholte Anna ruhig. Ich habe immer alles erhofft. Weshalb sollte ich es gerade jetzt aufgeben? Das, stammelte Ellen. Das habe ich gemeint. Das bedeutet der Stern. Alles. Am Schluss des Buches sieht Ellen inmitten der Kriegsverwüstung wie in einer Vision das Gesicht ihres ehemaligen Spielgefährten, des wahrscheinlich in einem Konzentrationslager umgekommenen Georg. Sie ruft ihm zu. Georg, die Brücke steht nicht mehr. Wir bauen sie neu. Wie soll sie heißen? Die größere Hoffnung. Unsere Hoffnung. Georg! Georg! Ich sehe den Stern! Die brennenden Augen auf den zersplitterten Rest der Brücke gerichtet, sprang Ellen über eine aus dem Boden gerissene, emporklaffende Straßenbahnschiene und wurde, noch ehe die Schwerkraft sie wieder zur Erde zog, von einer explodierenden Granate in Stücke gerissen. Über den umkämpften Brücken stand der Morgenstern. Die größere Hoffnung ist ein parabolischer, ein poetischer Roman. Aber es handelt sich um eine Parabolik, eine Poesie, die es erlauben, offenen Auges das Schreckliche ebenso wie das Schöne anzuschauen, zu erinnern, zu imaginieren. Nationalsozialisten, Juden, die Stadt Wien, die Befreiungsarmee der Russen werden nicht beim Namen genannt. Stattdessen wird der Alltag von Kindern in der Schule auf der Straße, beim Verhör, beim Spiel in den Mittelpunkt des Geschehens gerückt. Erzählt wird in einer ungemein poetischen Sprache, die voll zerrissener Schönheit und reich an kunstvollen rhetorischen Stilfiguren ist. Zu ihnen gehören zum Beispiel der Chiasmus. Ist es nicht dort, wo die Nähe fern und die Ferne nah ist? Das Oxymoron. Der Wagen fuhr mit einer langsamen Schnelligkeit am Rande des Ewigen, wo sich alles schon berührt. Oder das Vertauschen von Verben. Hier weht die Sonne noch, hier glänzt die Luft. Kaum irgendwo wird die Verzweiflung hinter so viel Witz, Übermut, Scharfsinn verborgen. Werden die Weisheiten des Lebens so ironisch, sarkastisch, so grotesk und paradox vorgetragen wie in den Dichtungen Ilse Eichingers. Darin ist sie Kafka sehr verwandt. Die Erinnerung wach zu halten, nicht zu vergessen, nicht das Schöne und nicht die Untaten, nicht die Toten und nicht die Mörder. Das ist der Atem, der durch alle Dichtungen Ilse Eichingers weht. Das ist die Luft, die sie zum Leben braucht. So sagte sie einmal, wer die Toten vergisst, bringt sie noch einmal um. Man muss den Toten auf der Spur bleiben. Ich habe die Verbindung zu meiner Großmutter. Sie hat eine gute Art, da zu bleiben. 1950 verließ Ilse Eichinger Wien, wo sie nach dem Krieg ein Medizinstudium begonnen, es nach 5 Semestern aber abgebrochen hatte, um ihren Roman zu Ende zu schreiben. Für über ein Jahrzehnt lebte sie dann in der Bundesrepublik, wo sie als Lektorin des Fischer Verlags und als Dozentin an der Hochschule für Gestaltung in Ulm tätig war und 1953 den Lyriker und Hörspielautor Günter Eich heiratete. Ilse Eichingers Werk blieb schmal, doch besticht es durch Vielfalt und Reichtum im Kleinen. Dadurch, dass es von der bitterschönen surrealistischen Konkretheit der frühen Texte bis hin zu der, wie sie es selber nennt, kleinen Sprache der späteren Texte mit schlechten Wörtern reicht. Auf den Roman Die größere Hoffnung folgte 1953 ein Sammelband mit Erzählungen unter dem Titel Der Gefesselte. 1957 wurde eine Sammlung von Dialogen zu keiner Stunde veröffentlicht. Es folgten Publikationen von Hörspielen, Szenen, Prosatexten, Gedichten und essayistischen Arbeiten. Für ihr Werk erhielt Ilse Eichinger im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Preisen. Als ersten 1952 den Preis der Gruppe 47. 1951 war sie zum ersten Mal zur Jahrestagung der Gruppe 47 nach Bad Dürkheim eingeladen worden. In seinen Erinnerungen schrieb Hans-Werner Richter, der Initiator der Gruppe, erst als Ilse Eichinger liest, macht sich etwas bemerkbar, was bei den Kritisierenden zu einer leichten Irritation führt. Es ist ein Einbruch in das Gewohnte. Ilse Eichinger las die Erzählung Der Gefesselte. Ein Mann erwacht in der Sonne und ist verwundet, beraubt und gefesselt. Die Schnur lässt ihm so viel Spielraum, dass er sich mit winzigen Schritten vorwärts bewegen kann. Alle Möglichkeiten, so heißt es, lagen in dem Spielraum der Fesselung. Je mehr sich der Gefesselte in seiner Fessel einrichtet, desto freier wird er. Desto schöner werden seine Bewegungen, die eine bestürzende Leichtigkeit annehmen. Zufällig sieht ihn ein Zirkusdirektor. Dem Zirkusbesitzer schien es wie die freiwillige Beschränkung einer großen Geschwindigkeit. Die unbegreifliche Anmut der Bewegung entzückte ihn. Er engagiert den Gefesselten, der fortan zum Repertoire des Zirkus gehört und berühmt wird. Das Staunen der Zuschauer galt einem Vogel, der freiwillig auf der Erde bleibt und sich im Ansatz beschränkt. Eines Tages entkommt dem Tierbändiger ein junger Wolf, der in Viehweiden bricht und die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. In einem Wäldchen steht das Tier dem Gefesselten unvermittelt gegenüber. Es springt ihn an. Der Mann bemühte sich, seiner Fessel zu gehorchen. Mit der Vorsicht, die er lange geprobt hatte, griff er den Wolf an die Kehle. Zärtlichkeit für den Ebenbürtigen stieg in ihm auf, für den Aufrechten in dem Geduckten. In einer Bewegung, die dem Sturz eines großen Vogels glich, und er wusste jetzt sicher, dass Fliegen nur in einer ganz bestimmten Art der Fesselung möglich war, warf er sich auf ihn und brachte ihn zum Fallen. Wie in einem leichten Rausch fühlte er, dass er die tödliche Überlegenheit der freien Glieder verloren hatte, die Menschen unterliegen lässt. Er tötet den Wolf. Aber das glaubt ihm keiner. Man zwingt ihn in die Zirkusarena, damit er das Kunststück mit einem anderen Wolf wiederhole. Die Frau des Zirkusdirektors zerschneidet aus Mitleid seine Fesseln. Er stieß die Frau zurück, aber seine Bewegungen trieben schon ins Ziellose. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Wolf zu erschießen und zu fliehen. In der Morgendämmerung schien es ihm, als wäre drüben in den Auen schon Schnee gefallen, der die Erinnerung nimmt. Diese Parabel für die jüdische Geschichte und viele Erzählungen Ilse Eichingers sind solche Parabeln, zeigt, wie ein Mensch, dessen Bewegungsfreiheit äußerst eingeschränkt wird, dennoch eine äußerste Freiheit gewinnen, äußerste Kraft hervorbringen kann, und zwar auf unvergleichlich schöne Weise. Es sind das Lächeln unter Tränen, die Verwandlung des Schmerzes in Tanz und Musik, die Juden in ihrer jahrtausendealten Geschichte der Vertreibungen lernen mussten, um nicht unterzugehen. Die Vorgeschichte wie die Nachgeschichte des Gefesselten bleiben im Dunkel, sind Traumata. Er erwacht zu Beginn der Erzählung aus tiefer Bewusstlosigkeit, verwundet und beraubt. Zum Schluss wird er verfolgt, kann fliehen, ein ruheloser Ahasver, der nirgendwo zu Hause ist. Die Zwischenepisode schildert seinen Versuch, heimisch zu werden, und sei es in einem Wanderzirkus. Aber gerade das Sich-Einrichten in der Beschränkung, der Versuch, das Beste aus seinem Schicksal zu machen, wird ihm, wie den Juden, immer wieder im Laufe der Geschichte zum Vorwurf gemacht, wird sein Verhängnis. Ein Jahr später erhielt Ilse Eichinger dann für die Spiegelgeschichte den Preis der Gruppe 47. Es ist eine Erzählung, in der das Leben eines Mädchens rückläufig dargestellt wird. Vom Tod bis zur Geburt, jedoch mit vorwärts gewandtem Gesicht. So heißt es über die erste Begegnung zwischen dem Mädchen und ihrem Freund. Ein Tag wird kommen, da siehst du ihn zum ersten Mal. Und er sieht dich zum ersten Mal. Das heißt, nie wieder. Er dreht sich um und geht und pfeift ein Lied. So trennt ihr euch, ohne einander nur noch einmal anzuschauen. Ganz ohne Schmerz und ohne es zu wissen, dass ihr euch trennt. Am Ende der Geschichte fallen Geburt und Tod zusammen. Es ist der Tag deiner Geburt. Dein Vater beugt sich über dich. Es ist zu Ende, sagen die hinter dir. Sie ist tot. Still. Lass sie reden. Die Dialektik von Leben und Tod ist ein zentrales Motiv in vielen Texten Eichingers. Es ist ein Thema, das sich in der abendländischen Philosophie und Dichtung immer wieder findet. So etwa in der Wissenschaft der Logik von Friedrich Wilhelm Hegel. Das Sein der endlichen Dinge als solches ist, den Keim des Vergehens als ihr in sich Sein zu haben. Die Stunde ihrer Geburt ist die Stunde des Todes. Oder in Hölderlins Gedicht In lieblicher Bläue, dessen letzte Zeile lautet: Leben ist Tod. Und Tod ist auch ein Leben. In den Texten jüdischer Autoren aber gewinnt dies Motiv eine besondere Färbung, einen besonderen Sinn, schwer von leidvoller Erfahrung und verzweifelter Hoffnung. Wir waren tot und konnten atmen, heißt es in Celans Gedicht Erinnerung an Frankreich. Und in Ilse Eichingers Erzählung Rede unter dem Galgen: Lass mich mein Ende lieben, das mich lebendig macht. Kennzeichnend für alle Texte der Dichterin sind ein metaphorisches Philosophieren und eine philosophische Metaphorik, geschrieben in einem unhierarchischen, parataktischen Stil, in einer Sprache, die nie um der eitlen Brillanz eines Wortspiels willen ihre Konkretheit und schlichte Direktheit aufgibt. Exemplarisch für diese Konkretheit und schlichte Direktheit ist zum Beispiel das Gedicht »Mein Vater«. Er saß auf der Bank, als ich kam. Der Schnee stieg vom Weg auf. Er fragte mich nach Laudons Grab, aber ich wusste es nicht. Es ist ein stilles Gedicht. Die einzige Bewegung geht vom Schnee aus, der befremdlich genug nicht vom Himmel fällt, sondern vom Weg aufsteigt, der eher an ein Leichentuch als an wirbelnde Flocken erinnert. Der Vater, und es bleibt offen, ob er lebendig ist oder vielleicht die Vision eines Toten darstellt, der Vater fragt die Tochter nach dem Grab des 1790 im mährischen Neutitschein verstorbenen österreichischen Feldmarschalls Gideon Ernst Freiherr von Laudon, der seit seinem 15. Lebensjahr in der Armee diente und 1759 die Niederlage Friedrichs des Großen bei Kunersdorf herbeiführte. Aber die Tochter weiß es nicht. Es schwingt Trauer darüber mit, dass der Vater, der auf der Bank sitzend ein Bild des Friedens und der Zugewandtheit abgibt, in Wirklichkeit mit seinen Gedanken in einer fernen, sie beide in nichts verbindenden Vergangenheit weilt, beim Grab eines toten Kriegshelden. In der lapidaren letzten Zeile »Aber ich wusste es nicht« liegt jedoch nicht so sehr Resignation, als vielmehr eine Bereitschaft auszuharren, geduldig zu bleiben. was hier angesichts des steigenden Schnees und der Gedanken an das Grab eines mit Orden und Titeln geschmückten Feldherrn etwas Herzzerreißendes hat. Die Radikalität, die in der eigenwilligen Konkretheit und höchst reflektierten Unbefangenheit dieser Dichtungen steckt, demonstriert vielleicht am besten das folgende Gedicht, das aus nur 21 zumeist einsilbigen Wörtern besteht. Es hat den ironischen Titel Nachruf. Gib mir den Mantel, Martin, aber geh erst vom Sattel und lass dein Schwert, wo es ist. Gib mir den Ganzen. Da gerät eine ganze Hierarchie religiöser, sozialer und historischer Werte ins Schwanken. Die jahrhundertelang als vorbildlich gepriesene Geste des heiligen Martin, einem frierenden Bettler am Wegrand in christlicher Barmherzigkeit die Hälfte seines Mantels gegeben zu haben, entpuppt sich als halbherzig. In der größeren Hoffnung heißt es einmal, man behält nur das, was man hergibt. Also freigebiges Verschenken bereichert. Aber das Gedicht will mehr. Es findet ein Perspektivwechsel von der Sicht des wohltätigen Privilegierten zur Sicht des benachteiligten Unterprivilegierten statt. Dieser beugt sich nicht dankend über die ihm zugeteilte Gabe, sondern stellt an Martin die unbescheidene Forderung, von seinem hohen Ross herabzusteigen, das Schwert, Signum der Herrschaft und der Macht, stecken zu lassen und ihn nicht mit einem halben Kleidungsstück abzuspeisen. Umstandslos fordert er: Gib mir den Mantel, Martin. Gib mir den Ganzen. Im Grunde ist dieser kleine Vierzeiler ein Aufruf zur Revolution. Mit ihren Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle. Eichingers frühe Erzählungen und Hörspiele haben einen festen Handlungsstrang. Kritik an den sozialen und politischen Verhältnissen ist häufig offenkundig. So wird beispielsweise in dem Hörstück Knöpfe eine Knopffabrik als totalitäres System dargestellt, in dem ein so starker Druck ausgeübt wird, dass eine Entpersönlichung, ja im wörtlichsten Sinn eine Verdinglichung der Arbeiterinnen stattfindet. Die jungen Frauen werden in Knöpfe verwandelt. Spätere Texte Ilse Eichingers sind, obgleich genauso konkret und präzise in ihrer Aussage wie die früheren, doch weniger leicht zugänglich. Die Dichterin weigert sich, einen bestimmten Erzählverlag zu präsentieren. Das brüchige, ungeordnete, fragmentarische einer Welt, in der Zerstörung und Katastrophen zum Alltag gehören, soll offen zutage treten. Niemand kann von mir verlangen, dass ich Zusammenhänge herstelle, solange sie vermeidbar sind. So Ilse Eichinger in ihrem Prosatext Schlechte Wörter, der einem 1976 erschienenen Band den Titel gibt. Es sind Texte, die eine Kleinigkeit, etwas Geringes zum Anlass nehmen, um Fragen zu stellen. Nichts ist zu schäbig, als dass sich daran nicht Ketten von Assoziationen, Kaskaden von bohrenden, unnachsichtigen Fragen anknüpfen ließen. Der Prosatext Flecken erinnert an Virginia Woolfs fantastische Erzählung Der Fleck an der Wand. Darin entdeckt ein literarisches Ich einen Fleck an der Wand und stellt Reflexionen darüber an, wie er entstanden sein könnte. Durch den Fleck ausgelöste Erinnerungen, Empfindungen, Eindrücke, Visionen eröffnen dem Leser ein buntes Panorama gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Lebens. Darüber wölbt sich gleich dem gestirnten Firmament die Utopie eines ganz anderen Lebens. Am Ende der Geschichte entpuppt sich dieser Fleck, der eine ganze Welt im Kopf der Autorin und auf dem Papier erstehen ließ, als eine Schnecke. Obgleich Ilse Eichinger in ihrem Text nicht ausschweift in ferne Zeiten und Räume, geht ihre Aussage doch über die von Virginia Woolf hinaus. Und zwar gerade dadurch, dass sie versucht, den Flecken ganz nahe zu sein, ihnen gleichsam auf der Spur zu bleiben. Sie spekuliert, von wem sie stammen könnten, stellt fest, dass sie uns betreffen und dass sie in Worten nicht bildbar, mit niemandem zu erörtern, nicht aufzuschließen seien. Was also ist mit diesen Flecken? Das weiß man nicht. Man kann sich alles vorstellen. Es kann auch eine Schnecke gewesen sein. Nein, nein, eine Schnecke sicher nicht. Auch kein Zaunpfahl. Aber sonst gibt es genug Möglichkeiten der Entstehung. Vielleicht sind sie überhaupt Anfänge von Vorstellungen, weil es Anfänge nicht gibt. Diese Flecken siegen. Sie siegen auch. Dieser rätselhafte und nicht nur in Bezug auf Virginia Woolf ironische, zärtlich ironische Schluss, in dem die Flecken als solche überhaupt in Frage gestellt werden, obgleich doch die ganze Geschichte von ihnen handelte, in dem sie aber auch schließlich siegreich sind, geht weit über das Thema Flecken oder Nicht-Flecken hinaus. Es ist ein grundsätzliches Infragestellen des Wissens über Dinge. Es ist, als wolle Ilse Eichinger den Gegenständen zu sich selber verhelfen. sie von dem Zwang befreien, für etwas Bestimmtes zu stehen, sie von dem Druck erlösen, nützlich oder verabscheuungswürdig sein zu müssen. Noch kompromisslosere, entschiedenere Texte als die in dem Prosaband »Schlechte Wörter« lassen sich kaum vorstellen. Ihre äußerste Verdichtung wäre das Verstummen, wäre das Schweigen selber. Ilse Aichinger schrieb diese Texte größtenteils nach Günter Eichs Tod im Jahre 1972. Sie waren fast 20 Jahre verheiratet gewesen und lebten zusammen mit ihren beiden Kindern und Ilse Aichingers Mutter in Süddeutschland, nahe der österreichischen Grenze. Erst seit einigen Jahren lebt die Dichterin in Frankfurt am Main, wo sich auch ihr Verlag, der Fischer Verlag, befindet. 1980 erschien ihr bisher letzter Band »Szenen und Dialoge« unter dem Titel »Zu keiner Stunde«. Das Komische und Groteske dieser Gespräche macht das Bestürzende und Traurige ihrer Handlungen erträglich. Sie erzählen von Macht und Kälte und von dem Versuch, nicht unterzugehen, weiter zu bestehen, allem Widrigen, allem, was einen klein und mickrig machen will, zum Trotz. In dem Hörspiel »Gar Maritim« werden Joan und Joe getreten, zusammengeschlagen, weggekarrt. Das Stück schließt: »Meinst du, dass wir vorankommen?« »Mir klebt dein Auge zwischen drei von deinen Rippen.« »Und ich habe einen Fetzen Drilch unter deiner Fußsohle.« »Dein Auge zwickt.« »Und kommen wir voran?« »Es nässt mich. Zwischen deinen Rippen hindurch dreht es auf die meinen. Doch, doch, Joan. Ich glaube, wir kommen voran.« Das Herzzerreißende dieser Worte wird aufgefangen durch ein großes Dennoch. Ein Dennoch, das über Ilse Aichingers ganzem Werk steht, das sich gegen Niedertracht, Arglist, das Quälen von Menschen richtet. Das Unheil noch im Untergang bekämpfen, damit das Leben ein leuchtendes wird, das ist es, wozu diese so sanfte und zärtliche, diese skeptische und radikale Dichterin aufruft. Die Verwandlung des Schmerzes in Poesie. Im Essayprogramm auf Radio Bremen 2 Kulturell brachten wir ein Porträt der Dichterin Ilse Aichinger. Das Manuskript schrieb Renate Wickershaus.